Und macht es dann aber noch Sinn, zwischen Proletariat und Bourgeoisie zu unterscheiden? Also wenn es dann explizit nur noch um die Bedürfnisse geht? Da für Wenn man es diese eh nicht so Frage, klar sagen kann, wessen Bedürfnisse das nun sind. ja, für diese Frage fehlt uns jetzt noch ein paar Voraussetzungen. Darf ich die ein bisschen nach hinten schieben, weil da komme ich später noch, muss ich noch ein paar begriffliche Grundlagen legen, damit wir vielleicht diese Frage dann in der Diskussion nochmal genauer klären können. Insofern hoffe ich da jetzt auf deine Geduld, dass dann. Der nächste Begriff, den die Situationisten in diesem Zusammenhang einführen, ist der Begriff der Rekuperation. Dass eben in dieser Erforschung und in diesem Kampf der Entwendung ist klar, dass es sich da um eine Waffe der Kritik handelt. Und diese Waffe der Kritik, sobald sie in die Hände, sozusagen jetzt metaphorisch ausgedrückt, in die Hände des Gegners fällt oder in die Hände der spektakulären Warnform fährt, fällt oder in die Agenten, in die Charaktermasken dieser spektakulären Warenproduktion, dass diese Negation, diese Entwendungen eben zur Modernisierung des Bestehenden beitragen können. Diesen Punkt sahen die Situationisten auch recht klar. Deshalb haben sie auch in einem Artikel geschrieben: Genau wie das Proletariat können wir nicht behaupten, unter den gegebenen Verhältnissen nicht ausbeutbar zu sein. Nur soll dies auf das Risiko der Ausbeuter geschehen. Also sie versuchen das nochmal reflektiv einzufangen. Sie belegen die Tendenz des Spektakels und seiner Schergen, die subversiven Praxen und Bewegungen in der vorherrschenden, die versuchen, subversive Praxen und Bewegungen in die vorherrschende Gesellschaft wieder zu integrieren und um damit die bestehende Gesellschaft zu modernisieren. Diese Tendenz belegen sie mit dem Begriff Rekuperation. Die moderne Gesellschaft modernisiert sich durch das innerhalb der herrschenden Strukturen heranwachsende Prinzip der Negation. Insofern ist die Opposition zum Spektakel, wenn die Opposition zum Spektakel durch diese Mechanismen rekuperiert wird, wird diese Opposition zum Spektakel der Opposition. Rekuperation bedeutet also insofern trennen, isolieren und integrieren von Tendenzen, die ursprünglich als Negation der bestehenden sozialen Verhältnisse aufgetreten und entstanden sind, mit denen sich das Spektakel dann weiter vorantreibt und sich ständig modernisiert. Debord schreibt schon 1957, bevor die Situationisten gegründet wurden: Die herrschende Ideologie organisiert die Banalisierung der subversiven Entdeckungen und verbreitet sie im Überfluss, nachdem sie sie sterilisiert hat. Also dieses Moment der Sterilisierung dieser Kritik, das ist ganz wichtig bei diesem Begriff der Rekuperation. Ein Begriff ist jetzt noch außen vor blieben bei der konstruierten Situation, nämlich der Begriff Situation. Situation ist bei den Situationisten Synonym für ein revolutionäres Moment und gleichzeitig eine revolutionäre Lage, in der sich die Handelnden befinden.